Erster, und Gott sprach zu Hiob. Zweiter, willst du mit Gott streiten, der so mächtig ist? Du hast Gott kritisiert. Antworte jetzt. Dritter, dann antwortete Hiob Gott und sagte, Vierter, ich bin zu klein und unwichtig. Was soll ich dir sagen? Ich schweige. Fünfter, ich habe einmal gesprochen. Ich werde es nicht wieder tun. Ich werde auch kein zweites Mal sprechen. Sechster, dann sprach Gott zu Hiob aus einem Sturm. Siebter, sei bereit wie ein Mann. Ich werde dich fragen. Du sollst mir antworten. Achter, willst du sagen, dass ich nicht gerecht bin? Willst du mich verurteilen, damit du recht hast? Neunter, hast du so viel Kraft wie Gott? Kannst du so laut donnern wie er? Zehnter, zeige deine Macht und Größe. Zeige deinen Glanz und deine Herrlichkeit. Elfter, zeige deinen großen Zorn. Sieh die stolzen Menschen an und wirf sie nieder. Zwölfter, mache alle stolzen Menschen klein. Wirf die bösen Menschen auf den Boden. Dreizehnten, verstecke sie alle im Staub. Schließe ihre Gesichter an einem geheimen Ort ein. Vierzehnter, dann werde ich dich loben. Dann hat deine rechte Hand dir den Sieg gebracht. Fünfzehnter, sieh das Nilpferd an. Ich habe es gemacht, genau wie dich. Es frisst Gras wie ein Rind. Sechzehnter, sieh seine große Kraft in seinem Körper. Sieh seine Stärke in seinen Muskeln. Siebzehntes, sein Schwanz ist wie ein großer Baumstamm. Die Sehnen an seinen Beinen sind sehr stark. Achtzehnter, seine Knochen sind wie Rohre aus Bronze. Seine Glieder sind wie Stäbe aus Eisen. Neunzehnter, es ist das erste und größte Tier, das Gott gemacht hat. Gott, der es schuf, gab ihm seine Kraft. Zwanzigster, die Berge geben ihm Futter. Dort spielen auch alle anderen Tiere. 21. Es liegt unter Lotusbüschen. Es versteckt sich im Rohr und Schilf. 22. Lotusbüsche geben ihm Schatten. Weidenbäume am Bach umgeben es. 23. Wenn der Fluss groß wird, hat es keine Angst. Es bleibt ruhig, auch wenn der Jordan in seinen Mund fließt. 24. Kann jemand es von vorne fangen? Kann jemand seine Nase mit einem Haken durchbohren? 25. Kannst du das Krokodil mit einer Angelschnur fangen? Kannst du seine Zunge mit einer Schnur festhalten? 26. Kannst du eine Schnur durch seine Nase ziehen? Kannst du seine Wange mit einem Haken durchbohren? 27. Wird es dich um Gnade bitten? Wird es dir freundliche Worte sagen? 28. Wird es einen Vertrag mit dir machen? Dann könntest du es für immer als Sklaven haben. 29. Wirst du mit ihm spielen wie mit einem kleinen Vogel? Kannst du es für deine Mädchen anbinden? 30. Werden Fischer um es handeln? Werden sie es an Händler verkaufen? 31. Kannst du seinen Kopf mit Speeren durchstechen? Kannst du seinen Kopf mit Harpunen treffen? 32. Versuche, es anzufassen. Denk daran, wie schwer der Kampf ist. Du wirst es nicht wieder tun wollen.